Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören. HR2 Kultur. Doppelkopf. Früher Bürgerschreck, APO-Aktivist, Revolutionär und heute immer noch Weltverbesserer, Selbstdarsteller, aber auch Grimme-Preisträger und Haremswächter. Herr Langhans, gab es heute schon Zoff in Ihrem Frauengemach? Ja, wir haben uns schon getroffen, aber ich bin kein Wächter, sondern ich bin ein Mitglied, würde ich sagen, ein männliches, das einzig männliche, was heißt, dass ich nicht allzu viel zu melden habe, in einer gewissen Weise. Naja, das geht ja vielen Männern so, ne? Ja. Wenn sie mit Frauen zusammenleben. Insofern ist das, glaube ich, eine sehr moderne Geschichte. Nicht so alt, wie die meisten denken. Eifersucht, Neid, mit 5 Frauen zusammen, spielt schon eine Rolle, ne? Ja, aber es geht um Aufmerksamkeit. Und das heißt, da gibt es auch richtig Kämpfe. Wer bekommt am meisten Aufmerksamkeit für das, was er tut, wie er sich verhält? Ja, in welcher Form? Eigentlich ist es eine Zuwendung. Man wendet sich jemandem zu und versteht ihn oder kommt in eine gewisse Intimität mit ihm. Ja, das klingt bis jetzt alles noch sehr brav und sehr normal. Und Sie sprachen eben von einer gewissen Intimität. Also ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach mit 5 Frauen. Die Damen haben ja auch Ansprüche, auch sexuell. Gut, also wieder Sexualität. Wir sind älter und da versuchen wir allerdings etwas, was, glaube ich, von vielen Leuten nicht so ohne weiteres verstanden wird als Sexualität, nämlich durch Sexualität ein Stück weit aus diesem Körper herauszukommen, bevor man da mit Gewalt rausgeschmissen wird, aus Altersgründen, nicht? Weil der Körper lässt nach. Er entfernt sich, wir entfernen uns langsam aus diesem Körper, wenn man älter ist. Wir sind alle über 50, deutlich über 50, also ich bin schon reichlich drüber, aber die anderen gehen auf 60 auch zu. Das klingt aber ein bisschen entrückt. Wir verlassen unsere Körper. Das ist ja so wie eine Nahtoderfahrung. Wenn man sich von oben unten liegen sieht, ist das sowas Ähnliches? Nun, es ist erstmal so, dass Sie merken, der Körper will nicht mehr so recht. Zweitens, Sie bekommen viele Falten, Frauen, nicht? Ja, und Männer doch auch. Die Gelenke und die Zähne und Zipperlein. Also all dies nimmt zu, der Körper tritt zurück. Der verlässt mich. Der ist nicht mehr so wie früher, wo er einfach ein toller Typ war und man konnte mit dem alles machen. Naja, aber mit 50 bis 60 ist man doch noch nicht in diesem Zustand, dass man der Körperlichkeit oder auch der Sexualität total abschwört. Daran sieht man, dass sie noch viel jünger sind. Denn Frauen, die, ich weiß nicht, 50 spätestens überschritten haben, da ist das Thema. Naja, das werden wir mal sehen. Das kann man wohl sagen. Und das geht natürlich darüber, dass die Aufmerksamkeit mir entzogen wird, als Frau vor allem. Man ist nicht mehr existent, weil niemand guckt mehr zu mir. Ich bin nicht mehr und so weiter. Und dadurch lebe ich aber. Sind Sie denn für die 5 Frauen, mit denen Sie zusammenleben, sowas wie ein Seelenretter, ein Tröster, ein Analytiker, ein Therapeut? Es ist ganz schwer, das zu bezeichnen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der sich relativ früh beschäftigt hat mit diesem menschlichen Gang, der nun eben in unserem Alter auf ein sogenanntes Ende zugeht, auf das Sterben zugeht und so weiter. Und dass das nicht schrecklich ist, wie in unserer Kultur natürlich gesehen und entsprechend massiv verdrängt, sondern dass das was Schönes sein kann, dass Alter sogar die schönere Lebenszeit sein könnte, wenn wir das alles nicht so beargwöhnen und so schlecht uns machen würden, wie es bis jetzt bei uns der Fall ist. Sie haben ja diese Lebensform, diese Wohnform selbst gewählt. Und in einem richtigen Harem ist der Mann ja auch derjenige, der das Ganze finanziert. Wie funktioniert das bei Ihnen? Wer finanziert den Spaß? Wir sind in einer Gesellschaft, die übrigens überwiegend virtuell ohnehin funktioniert, auch ein virtueller Harem. Das heißt, es ist nicht so wesentlich, die Körperversorgung oder die ganze körperliche Zusammenseinssituation bei dieser Sache im Vordergrund zu stellen. Das ist bei uns nicht der Fall. Sondern es ist tatsächlich die Intimität, also eine Art von virtueller oder wie man das immer nennen mag, Gemeinschaft, die nicht den Wert darauf legt, dass sie also die gemeinsame Sofas hat oder das gemeinsame Geld und dieses ganze Zeug, weil das ist nicht so wichtig. Es ist auch aus Altersgründen nicht so wichtig, aber es ist auch deswegen nicht wichtig, weil das in der Gesellschaft meiner Ansicht nach auch wesentlich abnimmt. dass nämlich diese Materie so wichtig ist. Wir haben das alles ausgeschritten, wir haben gesehen, wie viel es bringt. Wir sind jetzt alle das erste Mal mit einem zentralen gesellschaftlichen Rohstoff unterwegs, der nennt sich Information. Das ist nicht mehr Stoff. Also sind auch die Menschen nicht mehr so stofflich. Und das kann man bei uns gut sehen. Und jeder guckt diese Geldgeschichten für sich, um das zu beantworten. Und die wesentlichen Gemeinschaftserfahrungen und Nähen sind nicht körperlicher oder nicht stofflicher Art. Also das Matratzenlager von einst spielt keine Rolle mehr, wenn Sie dem Sex abgeschworen haben. Wie leben Sie denn? Hat da jeder so sein Zimmer? Nein, ich habe nicht dem Sex in dem Sinne abgeschworen, aber dem klassischen Sex, der auf Lust aus ist und der auf von der Zeugung übrigens abgekoppelte Erfahrung aus ist, der ist es nicht mehr. Was mich, wenn man so will, an Sexualität noch interessiert, ist die in sexuellen Lustabteilungen noch gespeicherten Erfahrungsmöglichkeiten zu transferieren in eine nicht körperliche Ecke. Also Sie haben das vom Unterleib in den Kopf, in den Geist verlagert sozusagen. Ja, ich bin da natürlich auch nur ein Stümper und ein Anfänger, aber ich bemühe mich sehr darum und das finde ich lohnt sich auch, weil ich wirklich nur sagen kann, ich bin da besser drauf als je. Ja, und wie funktioniert das? Muss man da beten, meditieren, irgendwelche Sprüche aufsagen oder wie geht das? Wir haben ja auch, man kann sagen, Beziehungen, nicht? Wir sind in einer Aufmerksamkeitsgeflecht miteinander verbunden. Und da dann miteinander diese Aufmerksamkeiten von dem Körper immer wieder, wenn es auch noch, passiert ja immer wieder natürlich ständig, nicht? Wir müssen ja auch den Körper erhalten, wir haben ihn noch. Gerade wenn man älter ist, muss man sich auch noch ein Stück weit drum kümmern, muss man sehr gucken, weil der dann sehr schnell meldet, wenn ihm da was nicht mehr so oder anstrengend ist. Sport? Ich schaue nach, warum ich erschöpft bin. Und ich bin nicht erschöpft, weil der Körper irgendwie schlecht ist oder nicht kann, sondern weil ich mit ihm nicht richtig korrespondiere. Weil ich ihn zum Beispiel überfordere, gemessen an dem, was er jetzt noch kann, zum Beispiel. Ich muss also sehen, was er kann und wofür ich ihn auch benutze. Wenn ich ihn stark für zum Beispiel sinnstiftende Maßnahmen benutze oder gar für große Lustunternehmungen, dann kann es sein, dass er seine Probleme melden wird, dass er sagen wird, schaffe ich nicht mehr, bringe ich nicht mehr. Also wenn ich das richtig verstehe, jetzt ist der Körper der Chef und nicht mehr der Kopf, der dem Körper dirigiert, was er zu tun hat. Im Gegenteil, ich würde sagen, der Körper wird von dem Chef Mensch in einer Weise benutzt, die nicht mehr so negativ, so gedankenlos, so strapaziös ist, dass er sich gut fühlt. Und das reicht dann auch. Denn der Körper kann gar nicht so viel, wie man, wenn man jung ist, denkt, wo man denkt, der kann alles. Der muss auch alles bringen. Der muss Lust und Sinn und Beziehung und Glück und alles muss der bewerkstelligen. Und irgendwann merke ich ja, erstens mal, er bringt es nicht, zweitens mal, er bricht darunter zusammen. Und dann muss ich ja überlegen, warum bin ich immer noch nicht glücklich? Ich habe alles getan. Ich habe wirklich viel getan. Ich kann sagen, ich habe da einiges ausgeschöpft. Auch was Sexualität übrigens angeht, nicht? Und ich habe gesehen, er bringt es nicht. Und dann muss ich mich nach was umsehen oder ich bin traurig, resigniert und sage, okay, das Leben ist scheiße, ich binde mir was hinter die Binde, weil ich dann wenigstens manchmal vergesse, wie schlecht alles ist. Das ist der Status quo. Aber immerhin ist es 40 Jahre her, dass Sie, Herr Langhans, Rainer Langhans, genau zu denen gehörten, die sexuelle Revolution vorantreiben wollten. Und das, was Sie sagen, klingt ja komplett anders. Das ist sie. Bloß diese ersten Auffassungen von sexueller Revolution, die nur von verklemmten Orgienidioten, natürlicherweise, weil anders konnte man ja damals nicht sein. Wir waren es übrigens weniger als die bürgerliche Öffentlichkeit, die uns das dann alles auf den Leib schrieb, nicht? Wir haben zweimal mit derselben Pen gehört, das ist alles bürgerliche Sprüche, blöde, nicht? Klemmsprüche. Das ist zum Glück ja wohl nicht mehr so. Also die Frage wäre sicherlich, wo stehen wir heute mit der sexuellen Befreiung, Revolution, mit unserem sexuellen Wissen, auch mit unserer Praxis. Und da würde ich sagen, kann man auch drüber sprechen. Ja. Okay, da sind wir nicht mehr da wo damals immer Feste, immer viel, immer alles und jeder und Quatsch. Und da sprechen wir auch drüber, aber erst machen wir mal eine musikalische Pause. Sie haben sich ja mit viel Akribie die Musik ausgewählt für diese Doppelkopfsendung, Herr Langhans. Als erstes ist Van Morrison dabei, Beside You. Little Jim is gone. Away out on the back street, out of the window, to the falling rain, right on time, right on time. That's why Broken Arrow, with his finger down the road's so dark and narrow in the evening. Just before the sun is six bells chime, and all the dogs are barking. Way out on the damned studded highway where you wander. Van Morrison, Beside You, ein Wunsch von Rainer Langhans, der heute mein Doppelkopfpartner ist in HR2 und nicht mehr viel Musik ja, hört. Ja, das ist für mich eine große Erinnerung vor 30 Jahren und so, aber schön. Und vor 30 Ton. Jahren? Vor 40 Jahren? Oder 40 Jahren, ja. Genau, 40 Jahre sind es jetzt. Ja, und warum hören Sie heute nicht mehr so viel Musik? Auch eigentlich das Gleiche, nicht? Diese äußere Musik ist nicht mehr so wichtig wie andere Musik, die man hört, wenn man nichts mehr hört. Und das ist die schönere eigentlich. Also ich habe so viel schöne Musik gehört und ich muss sagen, irgendwann war ich dann bei der indischen Musik, die fast schon nicht mehr zu hören ist, so fein ist die, und dann gar nicht mehr. Die Musik, die man hört, wenn man nicht mehr hört, das müssen Sie mir erklären, was Sie damit meinen. Na, ich würde sagen, all die Musik, die gemacht wird, die wir heute draußen hören und so weiter, woher kommt die eigentlich, nicht? Die kommt ja aus dem, was die Leute in sich vorher hören und was sie dann draußen mit so merkwürdigen, klobigen Geschichten dann irgendwie nachzuahmen versuchen. Wer kann die Musik erreichen, die er immer in sich hört? Und die Frage ist, ob man nicht auch diese Musik hören kann, die diese Leute, die diese Musik schaffen, ja, vorher hören. Ich glaube, das kann jeder und man kann es üben. Und das ist was so Feines. Das ist schon schön, ja. Wie kann man das üben? Wie funktioniert das? Naja, immer das Gleiche halt. Man muss halt sehen, dass man draußen nichts hört und irgendwie so lange hinhören, bis da was kommt. Die inneren Klänge, die aus einem heraus klingen. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist, ist gar nicht auch Musik in dem Sinne vielleicht, nicht? Das sind ja Klänge, könnte man eher sagen. Es ist so. Und selbst wenn ich dann sogenannt nichts höre, dann ist mir das lieber, als wenn ich etwas höre von den Etwasen, die es gibt. Sehr anspruchsvoll. Rainer Langhans, Symbolfigur, heute würde man sagen, Kultfigur der 68er. 40 Jahre ist das jetzt her. Studentenproteste und freie Liebe gehörten damals unbedingt zusammen und Sie als Mitbewohner der Kommune 1 in Berlin haben zusammen mit Fritz Teufel und Dieter Kunzelmann eine kulturelle Umwälzung der Gesellschaft heraufbeschworen. Und wir haben gewonnen. Sie haben gewonnen? Ja, heute ist das alles so. Die ganzen alten Beziehungen gehen tatsächlich einen Bach runter. Wir trauen uns noch nicht, neue Namen dafür zu finden. Wir nehmen immer noch die alten und sagen, ja, und da ist doch noch die Patchwork-Familie. Aber Familie muss drin vorkommen, nicht? Dass es eigentlich Patchwork mehr ist als Familie noch, aha, ist meiner Ansicht nach eigentlich sichtbar. Und diese Entwicklung geht ja auch weiter. Ich bin zufrieden. Wir haben das alles gewonnen, was wir wollten. Heute leben die Jungen so, wie wir damals gelebt haben. Und zwar das Internet ist eine virtuelle Gemeinschaft, eine Großkommune, die also das in einem Massenmaßstab geradezu hat, was wir damals erstmal so ganz klein und man kann fast sagen mit ganz unzulänglichen Mitteln als winzige Gruppe in einer Gesellschaft. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht, Herr Langhans, dass Sie eigentlich das herbeiführen wollten. Also diese Menschen, die davon betroffen sind von zerbrechenden Zweierbeziehungen, von der Sie ja nie Wir waren doch deswegen der Untergang des Abendlandes, weil wir doch die Familie angegriffen haben. Nein, wir wollten die freie Liebe, wie Sie das nennen. Was ist denn freie Liebe? Wirklich freie Liebe? Was denn? Das ist etwas, wo Menschen ganz individuell und frei wirklich sich entfalten, sich entwickeln können und das noch liebevoll mit anderen Menschen sogar hinbekommen. Ja, aber auf dem Matratzenlager in der Kommune ist es aber auch nicht unbedingt möglich. Unbedingt, weil in einer damaligen Zeit war das das Einzige, wo man frei war von Körper, von Zumutungen, von Einflüssen der klassischen tödlichen Art. Und wir waren ja damals Kinder von Mördereltern. Wir hatten weiß Gott Grund, nach einem anderen Leben zu suchen. Und wir haben das auch sehr wohl gewusst und fühlten uns auch entsprechend wirklich eingeschränkt und unwohl, weil diese Art von Mörderei das eben war, was wir selber möglicherweise noch immer in uns hatten. Wir hatten ja wirklich Angst. Heute sagt man, ach, was soll das, was soll das? Wir leben immer noch darauf. Und dass Deutschland immer noch nicht normal ist, dass Deutschland immer noch nicht große Dinge tun und denken darf, liegt doch daran, dass wir aufgrund dieses Mörderhaufens, dieses Mörderfeldes, das wir da gebildet hatten, immer noch nicht vertrauen, anderen Leuten genügend Einflößen und uns selbst, dass wir wirklich wieder vollkommen frei uns entfalten können. Wir können das noch nicht. Naja, vollkommen frei sehe ich nicht ganz so. Aber Sie haben sich ja damals in der Kommune 1 auch zum Teil gegenseitig das Leben schwer gemacht. Mhm. Es gab ja da auch schon Zeiten, wo es nicht so einfach war. Es ist ganz klar, was wir gemacht haben, war Folgendes. Wir wollten neue Menschen werden Und deswegen müssen wir das ganz neu erfinden. Wie kann man das? Indem man all die Einflüsse, die uns unbewusst in dem sogenannten Privaten, im Unbewussten eben von unseren Eltern mitgegeben worden waren, die mussten wir irgendwie in uns unwirksam machen und etwas anderes hoffen, dadurch zu finden. Und das kann man nur dadurch, dass man all diese normalen Reflexe, normalen Gefühle, die normalen, was wir bürgerlich nannten oder autoritär geprägt nannten, irgendwie aus uns rausreißt, sich erstmal anschaut und sagt, das will ich nicht, ich will etwas anderes stattdessen haben. Und das ist Hort, da bekommt man Angst, weil man plötzlich sieht, was habe ich da für eine Identität? Der will ich ja gar nicht sein. Wie kann ich das loswerden? Was kann ich dagegen tun? Und wenn ich dann anfange, was dagegen zu tun, dann ist das wirklich Terror und Horror, aber einer, den man sich selbst verschaffen wollte, weil man wollte, dass es einem gut geht. Und es geht einem nur gut, wenn man nicht von diesen Dingen mehr geprägt bleibt. Die Identität dieser bürgerlichen, autoritären, unglücklichen Verfassung eben hat. Und dafür muss man ins Unbewusste gehen. Das, was Rudi Dutschke gemacht hat, nur draußen da das System zu verändern und da die Produktionsverhältnisse und so weiter, das ist doch viel zu oberflächlich. In den Herzen steckt es. Naja, aber Rudi Dutschke als Anführer des SDS, der hat ja auch die Meinung gehabt, also das, was die Kommune 1 da macht, allen voran, Rainer Langhans, das ist doch Quatsch, das ist Theater, das ist Komödie, das ist Selbstdarstellung. Rudi hatte Angst, mit seinem Privaten ein Revolutionär zu sein. Er hat sich gegen das, was er eigentlich sein wollte, auch dadurch vergangen. Weil er wusste auch, und wir waren ja, er gehört ja zur Kommune-Gruppierung am Anfang. Nur als es hieß, wer zieht ein, hatte Rudi Angst. Der konnte vielleicht noch draußen demonstrieren, aber er hatte Angst, sich selbst zu begegnen. Er hatte Angst, an sich selbst zu arbeiten. Das heißt, er hat gesagt, die Revolutionierung der Revolutionäre macht an meiner Wohnungstür Halt. Er hätte nämlich dann seine Ehe mit Gretchen. Naja, er wollte zu Recht sich seine Privatheit bewahren. Ja, genau. Das kann warum ein Revolutionär nicht. Ein Revolutionär muss auch sein Privatleben revolutionieren, weil wir wussten, dass auch dieses Privatleben sich in der revolutionären Tätigkeit, so hieß das ja damals, als ja halt der Jargon von damals, auswirken würde. Wenn ich ein Spießer, ein, wenn Sie so wollen, autoritärer Gewalttäter in meiner privaten Situation bin, und das waren die meisten, dann kann ich doch nicht draußen von Revolution rumschreien und von Befreiung reden. Wenn ich das nicht bei mir ernst nehme, wenn ich da nicht erstmal bei mir ernst mache, wie kann ich dann draußen Leuten was erzählen? Das ist doch die Charaktermaskengeschichte, die er kritisiert hat. Es muss ja jeder selbst entscheiden dürfen. So viel Freiheit muss sein, dass ich selbst entscheiden kann, wie viel ich von meiner Privatheit für die Öffentlichkeit preisgebe. Also, dass ich nicht hier permanent eine Innenschau betreibe. Nein, damals war es so, dass Rudi Dutschke gesagt hat, ich bin ein Revolutionär. Und der Revolutionär muss sich selbst revolutionieren. Da hätte er ihnen zugestimmt. Und wir haben ihn immer deswegen ja angegriffen und er war da immer etwas verlegen mit der ganzen Geschichte, dass er das nicht konnte. Auch Ossi war da, nicht? Dieses andere, nicht? Wir waren ja Wessis. Da gab es diesen Ossi-Wessi-Gegensatz. Und lustigerweise habe ich dann später, als Rudi schon tot war und Gretchen da die Autobiografie schrieb, dann bei ihr gelesen, die sie angeblich am Anfang in dieser Kommune-Debatte durchaus sich beteiligt hat, dass sie aber ihre eigene sexuelle Revolution erst in ganz kleiner Form dann hatten, als Rudi seinen Körper gründlich kennenlernen musste, nämlich nach dem Attentat. Da musste er ihn nämlich endlich mal entdecken. Und da hat er dann mit ihr zusammen ein paar von diesen Dingen gemacht. Sehr schwierig. Ich kenne die Frau auch, mit der er das gemacht hat und so weiter. Also nicht seine Ehefrau eben, sondern eine andere. Und ich kann nur sagen, da dürften einige Mängel in diesem charismatischen Revolutionär eben gewesen sein, die auch zu diesem Angriff auf ihn, glaube ich, unter anderem geführt haben könnten. Nicht? Aber ob nun Rudi Dutschke und SDS oder Rainer Langhans mit der Kommune 1, Sie haben eben gesagt, Sie haben gewonnen, Herr Langhans. Ich sehe das nicht so ganz. Sie haben zwar zusammen tatsächlich einige gesellschaftliche Umwälzungen in Gang gebracht und heute zerbrechen auch die Beziehungen, aber es entsteht was ganz Neues. Es entstehen immer wieder neue, aber immer wieder kommt der Gedanke der Familie, der Zweierbeziehung oder der Etagenwohnung oder des Reihenhauses zurück. Also im Harem oder in der Kommune oder in ähnlichen Lebensformen leben bis jetzt auch die von damals, also die sogenannten Alt-68er, ganz wenige Menschen eigentlich. Diese Formen, selbstverständlich, diese materiellen Formen, die wir damals, mit denen wir erstmal ein bisschen angefangen haben, das kann ja nicht so sein. Das muss sich ja alles verändern in der weiteren Entwicklung. Heute gibt es eine große Kommune, das ist die im Internet. Das ist das Vorbild, nach dem alle Leute mehr oder weniger leben. So leben die Jungen, so wollen die Jungen leben. Das ist eine Kommune und sie verstehen sich auch so. Aber sie outen sich aber nicht per Namen und mit der Person, sondern das Internet hat Spitznamen, irgendwelche Codes. Im Gegenteil, man bedauert ja geradezu und sagt dauernd, was macht ihr denn da? Wieso könnt ihr all eure persönlichen Daten preisgeben? Wir machen hier groß auf Datenschutz und ihr knallt das ganze Zeug ins Internet. Das ist doch furchtbar gelesen worden. Und die stellen alles rein. Warum? Weil sie haben keine Angst voneinander. Sie wollen zusammen sein. Make love, not war, haben wir das damals genannt. Ein bisschen blöder Spruch vielleicht, aber er trifft es schon in etwa. Ich muss keine Angst vor jedem haben, wenn ich ihn sehe und kenne, wenn ich mit ihm Kontakt haben kann. So verhalten die sich. Datenschutz interessiert die doch gar nicht, weil sie haben keine Angst davor. Nicht vor Wirtschaft, nicht vor Krieg. Nicht der durch das Netz zum Beispiel ja auch sein könnte. Und deswegen geben sie all diese, sie öffnen sich dem in einer Weise, die wir heute gar nicht verstehen. Sie tun es aber. Neue Bohème nennt sich das. Rainer Langhans, Sie sind jetzt 66. Möchten Sie noch mal so jung sein wie damals? Möchten Sie heute jung sein? Nein, weil ich jetzt gespannt darauf bin, auf etwas, was ich noch nicht kenne. Jugend kenne ich sehr wohl, denn wir haben die Jugend ja erfunden damals. Und heute profitieren die alle davon. Ich bin jetzt daran interessiert, das Alter zu erfinden. Denn da wissen wir noch ganz wenig. Und da muss eine Menge und wird auch, glaube ich, eine Menge passieren von unserer Generation. Da reden wir gleich noch drüber. Es wird wieder Zeit für Musik. Was haben wir als zweites? Eric Burdon. Part of you. You are part of me. Ja, was ist denn 68? Hier sitzt ein 68er bei mir im Studio im Doppelkopf von HR2, Rainer Langhans. Also rein äußerlich haben Sie sich zumindest kaum verändert. Immer noch die gleichen langen Wuschelhaare. Andere Männer haben in Ihrem Alter ein paar Haare weniger. Die werden Sie bewundern dafür. Nickelbrille, ein asketischer, schlanker Körper. Aber ich denke, da ist schon was vonstatten gegangen. Was haben Sie die ganzen 40 Jahre über gemacht? Tja. Ich habe einmal zu verstehen versucht, was uns damals da gepackt hatte, was das war, weil ich glaube, bis heute weiß keiner, was das war. Und zum Zweiten habe ich auch darauf reagieren müssen, dass man, nachdem man gerade noch so ein Gott war und die Welt war plötzlich eine fantastische und wunderbare und göttliche Welt, danach wieder gesagt wurde, Pustekuchen, alles vorbei, zurück, Marsch, Marsch, auf Anfang und so weiter. Und ich war jetzt nicht der Typ, der dagegen Krieg führen wollte, also gegen Gewalt und RAF nicht und Terrorismus, sondern ich habe gedacht, was ist das? Und dann habe ich gesucht danach, dadurch, dass das wieder von uns zurückzog, was uns da gerade so erleuchtet hatte, für anderthalb Jahre, sagen wir mal, knapp, nicht? Was ist das? Wir waren ja jung, wir wussten ja gar nicht, wir haben in der Geschichte nachgeguckt, gab ja nirgends was. Und eines war mir auch klar, wie glaube ich allen irgendwie, so ganz würde ich ganz sicher nicht mehr in so einen kleinen Arschlochkörper zurückkriechen wollen. Das geht doch nicht. Jetzt sind Sie aber sehr streng mit sich. Nein, allen ging das doch so. Viele sind lieber ausgestiegen, haben sich erschießen lassen, haben sich von den Drogen da irgendwo wegknallen lassen, haben nicht mehr zurückgefunden. Naja, manche sind auch in die Politik gegangen, Außenminister geworden zum Beispiel. Ja, hätten sie auch machen können. Aber jeder sagt, das ist Verrat, nicht? Also die Linkeren, also die Ernsthafteren sagen natürlich, es ist Verrat. Und vor allem jeder weiß, auch die das gemacht haben. Und dieser Spruch, wohlgemerkt, der war ja nicht so gedacht. Der Marsch durch die Institutionen. Ich sage übrigens, wir haben in Wirklichkeit einen Marsch durch unsere eigenen inneren Institutionen angetreten, wenn wir schon marschieren müssen, weil Rudi wollte immer marschieren. Sondern auch er hat es nicht gemeint. Der Marsch durch die Institutionen war gemeint als etwas, was schließlich die Institutionen verändert. Ich glaube, niemand ist heute damit großartig einverstanden, dass die Institution immer den Menschen so verändert, wie er auch der gute Joschka dann hat feststellen müssen, nicht? Und nicht etwa er die Institutionen, was er wollte oder was er vielleicht versucht hat noch, nicht? Die anderen haben es schon gar nicht versucht, weil es wusste man gleich, dass es nicht werden würde. Also was macht man dann? Und ich habe dann eben vorgezogen zu sagen, ich muss diesen Kontakt mit dieser Energie, mit dieser Wirklichkeit, den muss ich trotzdem, obwohl der jetzt erstmal aus der Welt wieder verschwunden zu sein schien, irgendwie finden oder aufrechterhalten. Ja, das ist okay, das aber davon kann man ja nicht leben. Also Sie haben ein paar Filme gemacht, für einen ich haben hab Sie Ich habe davon nicht leben können, dass ich normal sein sollte. Das konnte ich nicht leben. Ja, was das hätte mich umgebracht. Wovon, also ich konnte nur davon leben, dass ich das weiter suchte. Ja, ich meinte aber jetzt das ganz profane Leben, den Alltag. Man muss ja mit irgendwas sein Geld verdienen. Also Sie haben ein paar Filme gemacht. Für einen haben Sie sogar den Krimi-Preis gekriegt, 1994. Mhm. Schneeweiß-Rosenrot hieß der. Aber wie funktionierte das sonst? Ich meine, von Ihren Theorien schön und gut kann man ja nicht den Alltag bewältigen. Luft und Liebe, das wär's. Und das ist es eigentlich auch. Ja, das ist es eigentlich auch. Gut, also war noch nicht alles Luft und Liebe, also musste ich schauen, ja. Und wie habe ich es gemacht? Ich habe es erstmal dadurch gemacht, dass ich versucht habe, mit Drogen nochmal richtig diesen Kontakt herzustellen. Dieses sich entziehende Wirklichkeit irgendwie festzuhalten oder gelegentlich nochmal künstlich, kann man ja sagen, nicht drogeninduziert, eben hochzuholen. So LSD und Haschisch wie damals in den 68ern? Ja. Aber das hat es doch letztlich nicht gebracht, oder? Und das war irgendwann klar, dass die auch nur einem, wenn überhaupt, einen Blick durch ein Schlüsselloch erlauben. Und man sieht auch dann nur sehr wenig und so weiter, aber keinesfalls einem die Tür öffnen können. Nicht the doors of perception, nicht, wir hofften das, aber es hat nicht funktioniert. Gut, was nun? Nun war ich auch kaputt. Ich bin tatsächlich fast übrigens auch körperlich dann, ja, irgendwie, in meinem Fall waren das Nierenversagen, Nierenkoliken und so weiter, dann eingegangen. Und in diesem Augenblick, als auch mein Körper noch dazu zu versagen begann, weil ich wollte nicht mehr. Und in dem Augenblick kam mir etwas in der höchsten Verzweiflung, würde ich heute sagen. Damals wusste ich ja nicht, wie mir geschah. Nämlich eine Möglichkeit, mit diesem Geist, der das ist und der uns damals einen kurzen Augenblick lang so erleuchtete. Der Geist der 68er. Konsequent Kontakt irgendwie aufzusuchen. Ja. Und das habe ich dann massiv getan. Das nennt sich so für unsere normale Situation irgendwo Spiritualität und so weiter. Und natürlich, aber ich habe gefunden, ja, ich kann da diesen Kontakt aufrechternehmen. Ich kann mit diesem Lebenskern, der einmal angesprochen worden war, tatsächlich immer wieder Verbindung aufnehmen. Und jetzt, was den Alltag angeht, also damals in der Kommune 1. Sie wollen immer wieder wissen, kein, ja, und die Miete. Kein Besitz, kein Eigentum. Von unseren Steuergeldern, ja, alles wurde geteilt. Mhm. Und haben Sie jetzt die 5 Frauen, mit denen Sie jetzt im Harem zusammen wohnen, übernehmen Sie für die so die ganz alltäglichen Kosten? Ja, genau, wie Miete, Strom. Nein, und überhaupt nicht. Jeder macht das selbstständig, weil er diese ganze Form des physischen Bereiches selbstständig haben will. Das ist ein Stück weit Freiheit auch, weil wir sind da auch unterschiedlich und jeder hat da verschiedene Bedürfnisse. Was ich aber übernehme, ist natürlich, wenn Sie so wollen, diesen geistigen Raum, Harem, wenn Sie das so nennen wollen. Ja. Das heißt, indem wir uns bewegen wollen, immer wieder selbst zu leben zunächst mal und wenn Sie das wollen, auch mit Ihnen dann ihn zu verstärken und aufzusuchen. Rainer Langhans, was halten Sie von Hartz IV und der neuen Unterschichtsdebatte? Ich lebe, glaube ich, noch drunter, weil ich selbst eben dieser materiellen Seite auch dadurch, dass ich zum Beispiel wenig verbrauche, dass ich wenig eben Sachen kaufe, dass ich nicht an ihnen hänge. Meine Wohnung ist ganz leer, ist ganz klein und so weiter, weil das sind alles nur Hinderlichkeiten für die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, die gute Wirklichkeit ist dieses Nicht. Physische. Und wir sind ja hier physisch zugeklotzt bis dort hinaus. Ich habe das sehr bei mir runtergefahren und das erlaubt mir mit einfachen kleinen Gelegenheitstätigkeiten, zu denen auch Filme gehörten, über längere Zeit jeweils diese einfachen, wenig kostspieligen Bedürfnisse dann zu befriedigen, die ein Körper braucht, um dann durchaus geistig sich bewegen zu können. Also, man kann es jetzt auf Englisch, sagt man ja heute alles Mögliche, simple living and high thinking. Und wenn man nämlich nicht einfach lebt, dann kann man nicht besonders schön im Kopf sein, also im Geist sein. Aber eigentlich wäre das ja alles gar nicht nötig gewesen. Sie sind klug und waren es damals auch schon. Sie haben Psychologie studiert. Sie hatten eine tolle Frau an Ihrer Seite, Uschi Obermeier, mit der Sie in der Kommune gelebt haben. Warum haben Sie das nicht alles hinter sich gelassen, hätten Ihre Uschi nehmen können, abhauen irgendwo hin, wo Sie keiner kennt? Und hätten die Frau geheiratet, schließlich hätten sie für sie die Revolution verraten. Das haben sie zumindest gegenüber Dieter Kunzelmann gesagt. Ich habe das getan, weil ich gesagt habe, die Frau und die Entwicklung der Frauen ist wichtiger als diese Männerrevolution. Und deswegen wurde ich von meinen ganzen männlichen Männerbund-Revolutionären auch danach Heute nennt man das gedisst, also in jeder Beziehung ausgeschlossen aus ihrem Leben und wurde als Arschloch bezeichnet. Und sie haben nie mehr einen Kontakt mit mir gehabt. Sie haben sogar versucht, mich umzubringen dafür. Also sie haben zu den alten Leuten keinen Kontakt mehr. Warum haben sie nicht Uschi genommen und über alle Berge und Tetten Nägel mit Köpfen gemacht? Ja. Weil ich wollte ja nicht jetzt mit irgendjemandem in dem Sinne um jeden Preis zusammen sein. Schon gar nicht in einer Besitzbeziehung, sondern ich wollte ein freies Leben führen. Und als Uschi dann sagte und zeigte, es ist der Körper, es ist die Sexualität, es ist die Lust, alles andere, an das glaube ich nicht, das ist für mich der Tod und der Geist ist für mich unerreichbar, den will ich auch gar nicht, den gibt es gar nicht für mich. Da konnte ich dann sagen, leider musste ich das. Ich werde aber mit diesem Körper Lust, Erfahrungen, die du wunderbar und auch sehr, sehr bemüht mir botest und wo ich wirklich nicht sagen kann, dass irgendwas daran unzulänglich oder mangelhaft war, sondern das war wunderschön, nicht glücklich werden. Es hat mir nicht gereicht. Es tat mir leid, auch für sie, dass ich ihr nicht zeigen konnte und sagen konnte, wie wunderbar und ich bin glücklich. Ich war nicht glücklich geworden. Ich wollte ja glücklich werden. Ich habe es wie jeder versucht und ich habe, weiß Gott, alles ausgeschöpft, was dafür es gibt, nicht? So nach männlichen Dingen. Tolle Frau, tolles Leben, Star gewesen, erster Popstar überhaupt in Deutschland und so weiter. Oder Politzer. Alles war da. Und ich hätte ja bloß sagen können, das mache ich weiter oder ich nehme das oder ich genieße das und dann bin ich doch glücklich, dann bin ich doch fantastisch drauf. Nein, es war mir zu wenig. Sind Sie heute glücklich? Ich bin heute glücklicher denn je, ja. Haben Sie nie mit einer Frau so eng zusammengelebt oder in einer Zweierbeziehung zusammengelebt oder in einer eheähnlichen Beziehung? Ich habe das einmal am Anfang versucht und als ich dann sah, was das bedeutet, bin ich fast gestorben daran. Das heißt, mit anderen Worten, die Frau hat mich verlassen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich dachte plötzlich, ich überlebe es nicht. Ich war schon in der Politik und habe plötzlich gemerkt, dass ich das nicht überleben werde, wenn ich mich nicht in Zukunft, und das habe ich dann eben seitdem getan, und seitdem bin ich für die Männer natürlich so ein Frauenspinner, eben mich um dieses Weibliche in mir kümmere. Denn ich wusste zu wenig davon. Wären Sie vielleicht lieber eine Frau? Nein, überhaupt nicht. Ich werde meine männliche Vollständigkeit, glaube ich, weiterentwickeln. Und die lautet, so viel von dem Weiblichen wie möglich auch zu verstehen und zu leben. Sicherlich immer mit männlichem Überhang, weil das ist nun mal in meinem Körper der Fall. Aber so viel jedenfalls, dass sie nicht mehr diejenige sein kann, die mich unglücklich machen kann. Dadurch, dass sie mich verlässt, über den Körper zu stark von dem Geistigen abbringt oder was weiß ich, man kann sich ja alles möglich vorstellen. Das klingt aber auch ein bisschen zynisch. Hatten Sie nie Sehnsucht nach einer Familie oder ich habe nach all Kindern? Das. Ich habe das alles. Ich bin ja mit Kindern aufgewachsen. Aber es sind nicht Ihre Kinder. Aber Sie wollen jetzt immer das Blut, weil Sie ohne Blut geht es nicht. Bei unbedingt. Ihnen nicht. Ohne die Sache nein, geht nein, es nein, nicht. Nein, nein, nein, nicht unbedingt. Ich sage aber, ich habe eine Familie gelebt, die fantastisch ist, viel besser ist als diese Kleinfamilien. Und Sie haben Kontakt zu diesen? Ich habe das weiß Gott gelebt, denn ich lebe ja seitdem eben in diesen Zusammenhängen, also in komplexeren Zusammenhängen. Nicht? Was sagen die Kinder von damals? Sie sind ja heute erwachsen. Die Kinder haben am Anfang natürlich gesagt, ja, furchtbar und so weiter, weil ihr seid nicht normal. Heute genießen sie das und profitieren natürlich davon und sehen immer mehr, dass sie es selber so wollen. Ja, sie leben auch ähnlich. Sie leben auch ähnlich, weil sie sind nicht, wahrscheinlich würden Sie jetzt sagen, ja, nicht bindungsfähig, nicht familiengeeignet und so weiter. Okay, ich glaube, Sie haben mehr davon. Und ich glaube, dass Sie es inzwischen auch mehr und mehr sehen. Am Anfang wollen Kinder natürlich immer das, was alle tun. Alle tun erstmal das Alte nicht und so weiter. Aber heute tun sie es nicht mehr so. So, jetzt haben wir so viel geredet und jetzt gibt's nochmal Musik. Elton John steht auf dem Programm. Ein ganz unbekannter Song, den ich wirklich jetzt 40 Jahre nicht mehr gehört habe. Bin ich echt gespannt, ob er noch immer so gut klingt. Mal sehen. The words I have to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the open door. Love is what we came here for. No one could offer you more. You know what I mean. Die Welt ist anders geworden seit damals, den 68ern, als Studenten durch ihre Proteste den bürgerlichen Mief der 50er Jahre aus den Angeln hoben und einer, der maßgeblich daran beteiligt war, durch die freie Liebe, wie er sagt, ist Rainer Langhans jetzt mein Doppelkopfpartner in HR2. Das war ein Titel von Elton John, Love Song aus dem Jahre 1974. Ja, und das wundert mich nicht, dass ausgerechnet Sie sich dieses Stück gewünscht haben. Warum? Herr Langhans, warum, ja. Wundert Sie nicht, ja, warum wundert Sie es nicht? Naja, das passt irgendwie zu Ihnen. Sie reden ja gerne von der Liebe, wenn auch heute anders als damals. Nein, ich praktiziere sie mehr. Ich rede gar nicht so viel davon, weil ich weiß selbst, dass ich da noch ein ganzes Stück Weges vor mir habe. Nee, ich rede nicht so oft. Sie reden jetzt oft immer mit mir darüber. Naja, jetzt habe ich die Gelegenheit. Ja, klar. Sie sind ein sogenannter Alt-68er. Es klingt tatsächlich sehr alt, aber Sie sind ja auch tatsächlich nicht mehr der Jüngste, 66 Jahre alt. Und Sie haben mir eben zu Beginn der Sendung erzählt, dass Sie Ihre demenzkranke Mutter betreut haben, also ins Sterben begleitet haben. Nein? Nein, die war nicht dement. Nein, das ist doch diese Ausdrücke, Alzheimer, Demenz und so weiter, das ist alles Quatsch, weil das ist was ganz anderes. Nur weil wir nicht verstehen, dass diese Menschen langsam da irgendwo rübergehen in was anderes und da schon ein Stück weit immer sich aufhalten, sagen wir natürlich, welcher Tag ist heute? Ja, interessiert mich das in der Verfassung? Nein, also bin ich dement. Das klingt ein bisschen so, als ob Sie Angst hätten, dass es Ihnen auch mal so geht. Nein, im Gegenteil. Ich denke, ich werde das auch erleben. Aber ich werde mich besser damit zurechtfinden und werde wahrscheinlich, hoffentlich jedenfalls, nicht dann von anderen Leuten mich als dement bezeichnen lassen müssen, weil die vielleicht ein bisschen mehr davon verstehen. Und das meine ich ja auch, dass wir da eine Menge zu tun haben, um dieses Alter und diesen ganzen Irrsinn, den man mit diesen Alten bisher anstellt, geistig anstellt vor allem, nicht aus Ahnungslosigkeit, aus Angst vor dem Tod, aus Unfähigkeit, diesen Prozess überhaupt auch nur halbwegs zu verstehen, geschweige denn zu begleiten. War das der Auslöser, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben? Der Tod Ihrer Mutter? Nein, überhaupt nicht. Ich beschäftige mich ja seit eben 68 damit, weil nach 68 bin ich gestorben, weil ich nicht mehr in diesen Körper wollte und habe mühsam in diesem Körper doch überleben können. Aber ich bin seitdem, wenn man so will, jemand anders. Also es ist ein anderes Leben und ich habe was Neues gelernt. Ich habe gelernt, dass der Mensch etwas anderes ist, als was ich bis dahin glaubte. Und ich hielt mich ja für oberschlau natürlich damals. Also die 68er ja sowieso. Aber ich war ganz dumm, ganz dämlich, weil ich wusste überhaupt nicht, woher das Leben kommt, was das Leben eigentlich ist. Und das bedeutet, dass ich mich, um Ihren Ausdruck von vorhin aufzugreifen, auf eine lange geführte Nahtoderfahrung eingelassen habe. Denn ich bin eh in einer Nahtoderfahrung. Sprich, ich bin die ganze Zeit am Sterben. Damit sich so zu beschäftigen, dass es keine Drohung und keine angsterregende Vorstellung ist, die auf einen zukommt. Und etwas Gutes und etwas Richtiges und sogar etwas Lebensspendendes, wo man jung und jünger wird. Das klingt jetzt schon wieder ein bisschen besser, weil das eben war ja richtig gruselig, fast so dunkel wie die Wolken, die ich jetzt hier aus dem Fenster rumsehe. Aber jetzt kommen Sie mal wieder auf den Boden. Sie wohnen jetzt mit 5 Frauen zusammen in einem Harem, so nennen Sie es. Jeder hat zwar seine eigene Wohnung. Ja, und Sie haben Höhenflügen runtergezählt. Gut. Ja. Sie können ja auf dem Stuhl also durchsitzen. Also 5 Frauen sind der Boden, okay. Ja, auf ist es auch so eine Form von Altersversorgung, Sie als einziger Mann, als Hahn im Korb, der von 5 Frauen umsorgt wird, auch wenn er älter wird? Bis jetzt habe ich den Eindruck, ich bin der Gesündeste. Also ich müsste eher mir überlegen, ob ich 5 Frauen pflegen kann. Aber nun gut. Würden Sie das tun? In gewisser Weise tue ich das jetzt auch, bevor die Pflege in dieser schlechten Form dann ansteht, dass es nicht dazu kommt, dass diese pflegebedürftigen, traurigen, kaputten Körper, die man nicht verlassen will, dann eben sich anderen Menschen anbieten als hilfsbedürftig. Ich hoffe, dass wir da einen anderen Weg finden. Und ich halte es auch für möglich. Und ich tue jetzt schon alles dafür, relativ früh. Und ich glaube, deswegen haben wir eine Chance, dass wir da tatsächlich einen relativ guten Umstieg hinbekommen. Wie stellen Sie sich die Zukunft zum Beispiel für Sie, aber auch für unsere Gesellschaft in 10 Jahren vor? Es soll ja irgendwann mehr 80-Jährige geben, genau, als Kinder und Jugendliche. Ja. Macht Ihnen das Angst? Die Demografie. Ja. Im Gegenteil. Ich halte das für eine große, wunderbare Perspektive, die vor uns liegt, weil eine Welt, die immer nur von Jungen geprägt ist, eine dumme Welt bleibt. Eine wenig letztlich kreative Welt bleibt. Aber das sagen Sie doch jetzt nur, weil Sie selbst nicht mehr der Jüngste sind. Das ist ein Grund, sicherlich. Aber es ist auch, wie ich meine, begründbar daher, dass wir das erste Mal in der menschlichen Geschichte uns eine alte Gesellschaft leisten können, weil wir älter werden können. Damit können ältere Menschen, die mehr erfahren haben, in dieser Gesellschaft auch mehr vorkommen. Obwohl wir jetzt erstmal diese neue Gesellschaft den Jungen übergeben hatten, weil die Älteren konnten damit erstmal gar nichts anfangen, 68 zum Beispiel nicht, so wird es trotzdem so sein, dass wir dieses Alter ja nicht bloß wie bisher noch, auch von der Wissenschaft, alle haben ja diesen Schluss erzählt, natürlich gedacht wurde, ein Abbau darstellt, sondern dass der Alter ein Zugewinn darstellt an Möglichkeiten, sich zu erkennen, menschlich, eigentlich geistig auch zu sein. Auch deswegen, weil der Körper sich zurückzieht. Ja, aber reicht das, nur sich zu erkennen? Wo ist der Platz für ältere Menschen, wenn es nach Rainer Langhans geht, der ja eigentlich mal vor 40 Jahren in der 68er Zeit die Jugend beschworen hat? Wo ist der Platz für die Ansicht? Ich war jung, nein, ich habe sie nicht beschworen. Ich war jung und ich wollte es sein und ich habe gesagt, das ist wunderbar und nicht. Nur Junge konnten diese merkwürdige Energie aufnehmen, die damals dieses ganze Welt. Wo wird das dann sein? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, wir werden jünger, wir werden besser durch dieses Altern und wir werden auch ein besseres Leben führen können. Und das heißt, dass die Gesellschaft keine alternde Rollstuhlgesellschaft sein wird, sondern eine von Menschen, die wirklich nochmal eine andere Menschlichkeit entdecken können und entdecken werden. Und ich stelle mir das sehr schön vor und die Debatten laufen ja längst. Nicht? Man spricht ja schon dauernd darüber, Alte sind nicht blöd, Alte sind nicht kaputt, sondern sie sind Menschen, die vielleicht sogar eine Menge noch beitragen können. Bis jetzt ist das alles gesellschaftlich unmöglich. Nicht? Alt, tot, Maul halten, weg. Nicht? Und tot ist sowieso grässlich und so weiter. Jeder klammert sich an dieses körperliche Leben. Wir werden, glaube ich, da noch ein paar Veränderungen erleben. Und ich stelle mir das schön vor. Und ich denke, unsere Generation, gerade diese Generation, die nicht einfach so billig verrecken will, glaube ich, wie unsere Eltern noch, wie wir alle sehen jetzt übrigens als 68er, die wird sich da noch ein bisschen was einfallen lassen und die sind fit, die sind reich, die sind noch ganz gut beisammen. Im Hirn, beisammen, in jeder Beziehung. Die haben noch 20 Jahre gut vor sich, durchschnittlich sagen wir mal. Und ich denke, die werden was mit dieser Zeit anfangen. Ihr Wort in Gottes Ohren, Herr Langhans. Aber jetzt kommen wir mal zu einem Film, der ist eigentlich Uschi Obermeier gewidmet. Ein Film mit ihr. 8 Miles High heißt der. Richtig. Und Sie kommen da auch drin vor, natürlich. Mhm. Das geht ja gar nicht anders. Aber da passt Ihnen einiges nicht an diesem Film, ne? Ich hätte die Figur, diese Filmfigur Uschi Obermeier anders gehabt. Meine sowieso. Die äußere Ähnlichkeit ist unglaublich frappierend. Die haben die was wirklich Tolles gemacht. Ich habe sie vor mir gesehen auf dem Set und hatte echt ein Problem. Was hatten Sie denn für ein Problem? Naja, man denkt plötzlich wieder, man sei doch wie damals. Und also die Körperlichkeit kam plötzlich wieder zurück? Naja, das ist schon so, dass man dann merkt, das gibt es doch gar nicht. Oder das Verrückte ist natürlich jetzt für mich übrigens, dass ich in dem Augenblick denke, das ist sie und dann anfange mit ihr so zu sein. Mit dieser Darstellerin, die kennt mich ja gar nicht, natürlich nicht. Und ich muss dauernd mich zurückhalten und muss dauernd sagen, was war denn, also auf Fremdtun. Und in Wirklichkeit ist sie natürlich ganz nah. Und das ist ein zerrissenes Ding gewesen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Habe mich mühsam da zurückgehalten, da nicht so ungefähr sie einfach wieder so nah an mich ranzuziehen, wie sie eben damals für mich war. Aber Sie machen ja selbst auch einen Film für Spiegel TV, einen Dokumentarfilm. Mhm. 40 Jahre Kommune 1 und wer soll den Film sich anschauen? Menschen, die lebendig sein wollen, die glücklich sein wollen. Rainer Langhans war mein Gast in HR2 Doppelkopf. Vielen Dank. Wir haben noch eine Musik von Jimmy Giuffre, Jimmy die Western Giuffre, Suite. Genau, ja. Das war damals vor der 68er Zeit, war das der Jazz, der einfach fantastisch war, weil kein Schlagzeug, jeder spielte für sich und ganz eigenständig. Ich glaube, das hört man jetzt noch. Rainer Langhans war mein Gast in HR2 Doppelkopf. Vielen Dank. Mein Name ist Karin Röder. Thank you.